Danke. Phonetik aktuell, CD 1. Lektion 1, Übung 1. Hören Sie den Text. Sprechen Sie nach und klopfen Sie die erste Silbe mit. Guten Abend. Hallo. Mein Name ist Julia. Und wer bist du? Ich heiße Frederik. Guten Tag. Ihr Name? Wie heißen Sie? Ich heiße Bode. Wie ist der Vorname? Irene. Danke.